Besteck, Silberleuchter, Meistergedeck. Manche Leute lernen niemals Spiegelparkett. Es ist alles und da sie bilden und sich viel zu so bleibt Mozart, sie gleich kommt der Fürst, um sich selbst zu überzeugen, dass alles vorbereitet ist für den Abend. Die Gläser, die Weine, die Kerzen, die Musik. Alles da, ihnen wird Zeit. Wo bleibt Mozart? Macht weiter mit der Arbeit, steht nicht faul herum. Mein Palast ist kein Elysium. Ich fordere Demut, Fleiß und Disziplin. Wer dem das nicht passt, soll ins Armenhaus ziehen. Ist alles vorbereitet, ist der Wein dekantiert, sind alle Köche und die Diener instruiert, haben die Musikanten etwas Neues einstudiert. Wo ist Mozart? Exzellenz, wir sind da. Ich habe etwas komponiert für Sie, wie man es bestenfalls im Himmel hört. Ein Fürst wie Sie bekam so etwas noch nie. So eine herrliche Musik wäre mindestens einen Kaiser wert. Halt er gefällig seinen Mund, bis man ihn fort. Er meint das nicht so. Doch, doch, so mein ich's. Ihr Sohn, Herr Mozart, vergreift sich im Ton. Lehren Sie ihn Anstand und Subordination. Ich bin vergess ich Ihnen nie. Sei still, mein Junge. Was fällt Ihnen ein? Auf meine Art bin ich ein Fürst, so gut wie Sie. Und nie zu schade, Ihnen kalt zu sein. Dann geh er fort, ich brauch ihn nicht. Musikanten gibt's wie Sand am Meer. Ich stelle ihn nicht wieder ein. Und käme er auf den Knien her. Entschuldige dich, sofort! Nein, sorgen der muss sich entschuldigen. Für einen anderen Hüttenkleckser. Und nun, genug davon. Dein Jetzo bringt mich noch ins Grab. Ich will den Namen Mozart nicht mehr hören. Nicht den vom Vater und schon gar nicht den vom Sohn.